blöden Männer. Als ob sie noch nie Bonanza geguckt hätten. Nicht, ja, dabei selbst das Pferd hat schon Lunte gerochen. Nicht, spitzte Ohren und wedelt mit den Schwanzen, im Gegensatz zum Cowboy. Ja. Ja. Der tut so harmlos, als wäre das nur ein Film von diesem Professor Grinsbeck wäre. Ein Platz an der Sonne für Menschen und Tiere. Hinten mit der Postchecknummer dran. Ja, Herr von Manger, der Professor mit dem schwierigen Namen verführt mich zu der Frage natürlich, was Sie von Tieren halten. Was soll ich jetzt anderes sagen als nur alles Gute? Ich habe mein kleines Planschbecken im Garten 10 Goldfischen überlassen, seit 2 Jahren. Und ich würde nie sagen, ich halte nichts Gutes von Tieren. Mir hat mal ein Redakteur einer Zeitung von dieser Regenwurmpresse, der wollte gerne etwas über mich schreiben und ich zögerte ein bisschen. Da hat er auf einmal gedacht, ich habe Angst vor ihm und sagte, glauben Sie denn, wir wollten Sie in die Pfanne hauen? Das täten wir nie. Wenn wir heute was Schlimmes schreiben über Freddy Quinn oder Heino, dann erleben wir einen derartigen Umsatzrückgang. Und das fürchten wir bei Ihnen auch. Das fand ich sehr schmeichelhaft. Also, wenn Sie mal Ihr Publikum haben, wenn Sie mal ein bisschen arriviert sind, dann können Sie sich eigentlich alles leisten. Ehebruch, Skandal in der Hotelhalle, Ohrfeigen. Sie dürfen nur 2 Dinge nicht. Sie dürfen sich nicht an kleine Kinder machen und keine Tiere quälen. Man beachte die Steigerung. Also, wenn jetzt rufbar würde, Manger hat seine Goldfische verhungern lassen, dann wäre es aus. Hätte ich kein Publikum mehr. Es sind immer noch 10. Sind noch 10. Die werden immer dicker. Nun haben wir ja gerade über Menschen, beziehungsweise über die Reparateure von Menschen oder die sie reparieren sollen, gesprochen. Ist das ein Thema, zu dem Sie auch etwas beisteuern könnten? Ja, ich bin ein bisschen befangen. Ich hatte in der Verwandtschaft hatte ich einen Bruder, habe ich einen Bruder, der lange maßgebend mit für die Gesundheit verantwortlich war. Also. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt ins Feld führen darf. Aber ich selber, nein, ich habe gute Ärzte kennengelernt, sehr viele. Und ich habe natürlich auch eine Medizinalgroteske erlebt. Ich war mal... Entschuldigung, müssen Sie die aber auch kennen. Die sind die anwesenden Ärzte. Müssen Sie die Anwesenden sind ja immer ausgeschlossen. Wolfgang, ja, nein, wie der Herr das Buch erst kennenlernen will, muss ich ihn erst kennenlernen. Ich war mal beinahe, ich fühlte mich wie Berufsinvalid. Ich hatte ständig eine Entzündung im Knie und reiste schließlich mit einem Spezialsiphon, mit Eis, mit Gummibeuteln und habe die Knie vor der Vorstellung betäubt, um überhaupt aufs Podium wackeln zu können und dachte, des Lebens Blütentraum ist vorbei. Du bist ein alter Invalide. Die Ärzte, 5 an der Zahl, im Laufe der Zeit sagten, das ist Bursitis, Schleimbeutelentzündung und fütterten mich mit einem Antiphlogistikum mit Tandaril. Das habe ich also wie tägliches Brot zu mir genommen. Ich hätte wahrscheinlich auf die Dauer meine Niere derart kaputt gemacht. Ich war verzweifelt. Dann war ich in Koblenz bei einer Veranstaltung. Da luden mich Honoratio und zum Wein. Und ich sagte, ja, ich komme gern mit, aber haben Sie nicht in Ihrem Freundeskreis einen Arzt, der mal nach mir gucken kann? Sie haben gesehen, ich kann nur noch humpeln. Da sagten die, haben wir einen. Da kam einer aus Oberlahnstein an, stürzte sich mit lüsternem Auge auf mein Knie, sagte, ich habe übers Knie promoviert. Der fasste das. Der fasste das auch ganz anders an als die bisherigen, lehnte jede Bursitis ab und sagte von wegen Bursitis, Herr Manger, das ist was ganz anderes. Das nennt man, sagte der im Volksmund, Gelenkmäuse. Das sind Knorpelablagerungen, da müssen wir 2-3 Tage Zeit haben, da können wir die rausoperieren. Dann dachte ich, na endlich weiß ich, was ich habe. Am anderen Tag war ich in Frankfurt, da war es so schlimm, da konnte ich kaum noch laufen, hatte aber einen Klassenkameraden, einen ehemaligen mit Frau, beide Doktores der Medizin, in der Vorstellung, ich sagte nachher, Klaus, hilf mir, was habe ich denn nun? Der hat gesagt, es wären Gelenkmäuse, die anderen haben alle gesagt, es ist Schleimbeutelentzündung. Ich sagte, nee, Gelenkmäuse, nix, das ist Schleimbeutelentzündung, aber Ich vernehme mal nicht an der Regel. Wir schreiben dir mal was anderes auf. Die beiden haben beratschlagt, haben mir ein neues Rezept gegeben und dann war es so schlimm, ich konnte nicht mehr nach Hause. Hat meiner Frau gesagt, hol mich ab, ich kann das Gaspedal nicht mehr treten. Zu der am Montag musste ich, es war schlimm, wenn man in der Situation steht, musste ich in München einen Film drehen mit der lieben alten Fita Benkow. Und ich sagte der schon mal prophylaktisch, du Fita, ich weiß nicht, ob ich kommen kann, ich lieg wieder mit diesen kaputten Knien im Bett. Worauf die Jürgen, der Produzent ist ruiniert, wenn du nicht kommst, die Ateliers sind gemietet. Weißt du, was das bedeutet? Ich sage, ja, ich weiß, was das bedeutet, aber ich kann nicht. Und je mehr ich dran denke, desto schlimmer wird's und desto schlimmer bleibt's. Dann habe ich gedacht, na, ich komme, damit die sehen, ich habe die gute Absicht und halb tot halt. Dann haben die mich mit dem Rote Kreuz mit einem Fahrstuhl abgeholt. Am Flughafen, ich war völlig so invalid. Und da ging es besser in dem Moment, wenn der psychische Druck von einem weg ist. Ich dachte, die können mir keinen Vorwurf mehr machen. Da ging es und ich habe humpelnd das Ziel der Proben erreicht. Und jetzt bin ich beinahe am Schluss der Geschichte. Dann sagte die erwähnte Fita Benkow, geh doch mal hier in München, ist ein ganz renommierter Orthopäde, der Dr. Benson. Oh Gott, wird er sich freuen, ne? Der kennen Sie von München? Er ist der war mal, da hieß es, wir können ja nachher anders nehmen. Der ist renommiert, so wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt, man, da kommt er von weit her. Ne? Und da kommt man auch nur beinahe durch Vermittlung hin und der ordiniert auch nicht im weißen Kittel, sondern der empfing mich dann im Wohnzimmer im grauen Anzug. Jugoslawe vom Herkommen und hatte eine der berühmten Solotänzerinnen des ehemaligen der Staatsoper Berlin, eine der Geschwister Höpfner, geheiratet und war deshalb auf Kniegelenk, Sprunggelenke. auf all das besonders versessen geeicht. Und jetzt kommt die Pointe meiner Irrfahrt. Tatsächlich auch ich war vorher bei dem Chef einer orthopädischen Klinik gewesen. Ich war also insgesamt bei 5 Ärzten schon gewesen und war der 6. Benson. Und der guckte nur auf meine abgestellten Schuhe und sagte, Herr von Manke, wer hat Einlagen gemacht? Ein Arzt? Nein! Ich sag, ja, einer. Nein. Hat ein Arzt Einlage gemacht? Ja. Muss gleich in Gefängnis? Darf nie mehr Arzt sein? Ein Arzt. Der hat also ein solches, ich tue nichts dazu und lasse nichts weg. Dann hat er die Einlage genommen und hat gesagt, ich kann dir zeigen, muss. Einlage ist so falsch. Muss Knie immer reiben, muss immer Knochen, muss immer... Entzündung ist falsche Statik, ja. Ein Arzt. Ja. Dann habe ich, um es vorwegzunehmen, das ist 10 Jahre her, und ich habe von Stund an, nachdem er mir allerdings sehr teure Einlagen machte, die habe ich gerne bezahlt. Es kam niemals wieder. Und ich bin nachher mal hingefahren. Ich habe so eine Angst gekriegt, da er schon gesetzt daran Alters war. Habe ich gedacht, was mache ich, wenn er mal tot geht? Und es geht von vorne. Ich habe heute 5 Paar von diesen Einlagen.